Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 103, gell? Ja. Geil. Folge 103. Ja. Genau, ja, wir waren gerade schwer sportlich unterwegs, waren wandern. Genau, in der schönen Mehringer Schweiz. Ja. Viele Höhenmeter geschrubbt, unter anderem. Unter 500, dann ist immer noch okay. Du hast nicht eben 600 vorgelesen. Echt? Hoch. Ja. Weiß ich nicht. Naja. Weiß ich nicht mehr. Aber es war, ja, weil es war ein angenehmes Sonntagstürchen. Gell, hat Spaß gemacht, oder? Und ja, jetzt haben wir uns danach nochmal hier versammelt zum Podcast. Wir haben uns heute hier versammelt, um dem Whisky zu frönen, glaube ich. Genau. Ja, was gibt's denn? Du hast das gesucht, das Pröbchen. Ich habe das einfach aus dem Regal gegriffen, aus unserem Pröbchenregal, das immer noch fast überquillt. Ja. Aktuell. Aber wir sind ja dran, das zu bearbeiten. Wir Techniker sind informiert. ja, genau. Talisca Distillers Edition. Okay. 2005 bis 2015. Okay. Ich glaube, das ist vom Stammtisch abgefüllt. Achim steht hier drauf. Ja, dann ist es vom Achim. Ja. Achim! Gießen mal etwas aus hier. Stimmt. Achim vom Stammtisch, da hatten wir das aus. Ja. Mal hier so einen guten Schluck für schon mal ausprobiert und weil ich ja doch Talisca immer gerne mag, ja, haben wir uns dieses Tröpfchen mal abgefüllt. Im Ex-Bourbon und dann im Amoroso-Sherry-Fass nachgereift. Ja, das klingt ja, ja erstmal relativ vielversprechend, würde ich sagen. Ich hatte da gerade schon mal die Nase rein. Und es riecht tatsächlich sehr vielversprechend. Ja, und es riecht auch sehr stark nach beiden Fasstypen. Ja. Also du hast sowohl das vom Bourbon-Fass, finde ich, relativ viel so ein bisschen, ja, schon diese Vanille-Süße. Ja, so süßlich Vanille-Geruch und dann natürlich ganz stark auch Sherry-Fass vom finde ich, mit drin. Aber auch dieses Pfeffrige vom Talisca findest du auf jeden Fall. Du findest auch den der Sellerie-Kack auf jeden Fall wieder, ja. Also ein bisschen Pfeffer, so leichter Rauch. Ja, so im Hintergrund, so Asche. Ja, ein ganz klein bisschen. Ja, dazu halt diese Süße, finde ich sehr angenehm. Sehr stark rosinig auch, also richtig so, oder? Ja. So vom Sherry natürlich, aber irgendwie so. Trockenfrucht. Mhm. Ja, doch, Rosine. Finde ich gerade sehr stark. Und auch so ein bisschen Nuss, finde ich. Irgendwie so. Oder Mandel. Mhm. Wir nehmen mal einen Schluck, oder? Wir nehmen mal einen Schluck. Wie viel Prozent hat der Gude eigentlich? 45,8. Ja, das geht so ja ganz heftig. Ich finde den sehr gut gerade. Sehr lecker, gell? Ja. Am Anfang schon so süß. Ja, aber auch die Schärfe ist relativ schnell da. Ja, so Pfeffer, aber also nicht so Alkoholschärfe, sondern eher so Pfeffer. Ja, genau. Dann kommt so ein bisschen Rauch und Rauch, so Asche und Trockenheit, finde ich. Ja, die finde ich im Abgang relativ deutlich. Ja, immer sehr trocken, so sehr. Den Mund zusammengezogen. Wirkt aber auch im Mund trotz allem sehr geschmeidig irgendwie und macht irgendwie auch einen sehr abgeschlossenen, runden Eindruck, ja, finde ich. Ist auch alles, fließt so ineinander über und ist nicht so so bam, bam, bam, sondern alles sehr geschmeidig ineinander fließend. Ja. Finde ich wirklich sehr überzeugend. Und irgendwie 55 Euro, das ist ja auch noch okay. Ja, der macht richtig was her, ne? Also, ohne dabei so plakativ zu wirken, hat der legt er so einen starken Auftritt hin. Sehr selbstbewusst, würde ich mal sagen. Ja. Sind wir wieder beim Whisky, beim Whisky-Wörter. Also beim assoziativen Whisky. Trinken, ja. Trinken, ja. Ja, aber stimmt schon, ist alles sehr, ja, einfach sehr passend und gut und lecker. Ja, Bourbonfass habe ich jetzt ein bisschen weniger in der Nase. Ja, aber dafür kommt der Talisca deutlicher jetzt raus, finde ich. Ja, mehr so raue See und Pfeffer und... Ja, also die typischen Talisker-Noten. Sind jetzt deutlicher. Sherry ist natürlich immer noch salzig, sehr stark auch drin. Auch ja. Sehr. Probier nochmal einen Schluck. Schon sehr trocken, aber auch. Also schon sehr. Ja, kam jetzt beim zweiten Mal auch stärker so stärker, vor als ja. beim ersten Mal. Trotzdem, der ist sehr. Ja, der hat so eine. Der ist, ich finde ihn sehr süß, aber nicht so knatschsüß, was? Also nicht ja. so honigmäßig ist er gar nicht drin, sondern ja. Sehr frucht und. Aber auch so herb noch dabei. Ja, aber eben genau. Das ja. wollte ich auch sagen, hat dazu aber vielleicht doch durch diese herben Noten, die da noch mit drin sind, sehr. Ja, hat der da eine gute Balance drin. Der gefällt mir echt gut. Wirklich sehr gut, ja. Ist voll die Glockenorgie im Hintergrund. Ja, im hochkatholischen, erzkatholischen. Erzkatholischen Trier. Wird natürlich sonntags auch mal gerne den ganzen Tag der Dom beläutet. Beläutet. Aber lieber der Dom als die Rallye-Autos. Die Rallye-Autos. Ja, ich mag ja Talisker immer sehr gern. Also so auch vom Design und alles. Also es ist sehr klassisch so. Ja. So sieht für mich Whisky-Etikettierung aus. Ja, stimmt. Ist auch so ein bisschen ähnlich wie Lagavulin, der auch so ein klassische. Ja, oder Glendronach ist ja auch eher. Auch so die Flaschenform, sehr schlank, nochmal am Hals, so eine leichte Ausbeulung, Auswölbung. Ja, ist irgendwie, ja, ist so eine der klassischen Whisky-Destillen, also die einem, ja. wenn man sich so ein bisschen, also klar, Talisker läuft einem auch einfach früh über den Weg, wenn du dich mit Whisky so ein bisschen anfängst, der auseinanderzusetzen. Das, ne? Ja, ja. Dann hast du ja irgendwann, ja, du musst unbedingt mal, Talisker ist einzigartig, musst du unbedingt mal trinken. Und es stimmt ja auch ein Stück weit. Also, auf jeden. Die, Talisker schmeckst so auch einfach, ne? Schmeckst du raus, ja. Immer. Muss man halt auch mögen, weil diese leichte Schärfe, die ein Talisker ja. mitbringt. Also dieses Pfeffer, salzige. Ja, ist natürlich immer schon ein kräftiger Whisky auch einfach. Ja, ne? Finde ich aber gerade sehr angenehm einfach. Das habe ich auch mit diesem Selbstbewusstsein gemeint. Ne? Der kommt halt, der zeigt sich so direkt und ist nicht irgendwo... Schon mal gut Tag gesagt. So. Ja. Aber immer sehr lecker. Also ich mag das ja. Mhm. Auch wenn es so ein bisschen wie soll man sagen, schärfer, selbstbewusster. Was ist das denn für ein Bild, ey? Wir sind gerade auf der whisky.de-Seite und das dieses Video zum Talisker 2002 das, bis 2013 ist fantastisch. Ist äußerst. Herr Lüning hält irgendwie etwas komisch die Flasche direkt vor die Kamera. Ja, und guckt dabei irgendwie ganz abstrus. Wir können auch nochmal zusammenlegen und so eine Highland Park 18er Flasche kaufen. Mhm. Warum ist die denn so teuer, ey? Ja, die ist 20% teurer als vor 2-3 Jahren. Jahren. Aber es ist ja überall, also ist ja alles irgendwie so, es geht ja alles so krass teuer. Haben wir auch schon öfter thematisiert, ja. Also. Krank. Diese Whisky-Preise. Mhm. Bin ich auch mal gespannt, ob und wann die Blase da mal platzt. Die Whisky-Preis-Blase. Die Whisky-Pra-Pra-Pra-Pra, ja. Nächster Stammtisch ist eigentlich das perfekte Thema für uns. Da ist nämlich irgendwie Preis-Leistungssieger unter 50 Euro oder irgendwie so ist Thema. Ja, da trifft es super, dass ich im Urlaub bin. Cool. Cool. Nee, aber da sind wir ja immer relativ gut bei sowas, weil wir ja immer für wenig Geld viel halt Whisky haben wollen. Wir sind da halt drauf angewiesen, so ein bisschen, ja. Ne? Auch. Was denn so? Ah, das ist eigentlich ganz gut. Gib mir mal so einen Tipp. Was könnte ich denn... Oder was haben wir denn hier so probiert, was relativ günstig war und was so richtig rausgestochen ist? Kannst du dich da noch an was erinnern? Ich kann ja einfach mal auf unsere Seite gehen, wo ich seit ungefähr 10 Folgen nicht mehr aktualisiert habe, was wir getrunken haben, weil ich einfach irgendwie nicht die Zeit habe. Dann können wir mal durch. Ja. Aber so gerade, ich muss mal, müsste mal nochmal gucken. Ja. Weil ich will schon nochmal was Geiles mitbringen. Da ist natürlich aber auch die Sache, kosten die heute noch? Heute noch so ja. viel. Da war jetzt, oh, was ist denn hier passiert? Da ist ein bisschen groß. Tatsächlich kann ich mich dran erinnern, Talisca hatten wir auch, da haben wir schon einige, so, oder ein paar probiert. Und da waren auch, ich weiß, also die NAS-Abfüllung von Talisca fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ordnung, ja. Der Storm, oder wie der hieß, gell? Dark Storm, aber wobei der war, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen teuer. Ich bin ja. nicht ganz sicher. Ich weiß, die Glendronas, die sind immer sehr gut für die sehr wenig Geld. Die sind aber nicht mehr für den Preis zu. Die sind ja, der, so günstig, genau. Gell? Vor einem Jahr hätte ich gesagt, Glendrona nach Revival 15 Jahre alt. Toller Whisky. Und er hat in Luxemburg 32 Euro gekostet. Ja, und der heutzutage war wirklich richtig gut. Aber den kriegst du zu dem Preis. Man könnte ja, ich mag ja immer so Springback und Longbow, da könnte man mal ja. probieren, aber die haben auch gut angezogen. Mhm. Ja, so ein Springback wäre eigentlich ganz geil. Der CV war zum Beispiel immer relativ günstig und ganz gut im, ja. mir fehlt ein Tee. Ich muss nochmal mich um die Seite kümmern, merke ich gerade. War der Storm, war glaube ich. Ich glaube, der Storm war besser als der Dark Storm von Talisca. Kann sein, ich hatte es, glaube ich, umgekehrt im Wise nicht mehr. Wise ist nicht mehr. Ah ja, da wird sich schon was finden lassen. Ja, denke ich auch. Echt mal nochmal die Seite auf Vordermann bringen. Ansonsten einfach mal beim Discounter vorbeischauen. Genau. Und da eine Flasche mitnehmen. Genau, war nicht im Aldi letztens irgendwie war da im Angebot? Bestimmt. Schön so ein Kentucky Bourbon Rye. Kentucky Rye Bourbon, geil. Geil. Das Gewalt ist geil. Ja, aber die haben ja tatsächlich auch immer so krasse Preise einfach. Auch. Beim Aldi? Beim Aldi. Nee, hier die Sachen in Luxemburg. Ja. Ja, öfter mal Schnäppchen. Dabei. Ich weiß noch, der alte Ardmore, der war sehr gut. Der neue ist leider nicht mehr so geil. Ja, auch da bist du natürlich immer so ein bisschen, ne? Sind die jetzt noch in der jetzigen Form vielleicht auch besser als vorher, aber. Ja, man weiß es nicht, ne? Dafür sind ich zumindest, aber du denkst auch so ein bisschen einfach, sind wir zu wenig drin in der Materie. Ja, und im Moment und ist eh wieder alkoholmäßig ein bisschen am Runterfahren. Ja, aber wir kommen da kommt man schnell rein. Da scrollst du einmal durch die Facebook-Gruppe und dann weißt du schon wieder, was abgeht. Mhm. Aber jetzt wird ja auch, ich meine Winter, und im Winter muss man schon sagen, habe ich schon ein bisschen mehr Bock auf die Wärme des Whiskys, genau. Nee, ist tatsächlich so. Also im Sommer trinke ich nicht gern so Spirituose. Das ist mir irgendwie dann ein bisschen zu krass, muss man sagen. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Kommt natürlich aber auch immer ein bisschen auf den Whisky an. Ja, und auf was du gerade machst. Absolut. Man also, aber zum Beispiel jetzt so nach der Wanderung geht auch sonntags mittags mal so ein Talisca ganz gut. Okay. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn wir mal irgendwann so ein Häuschen haben und dann treffen wir uns zum Grillen und dann kannst du schön im lauen Sommerabend noch mal gut so eine halbe Flasche Whisky wegmachen. Oh je. Muss ja direkt eine halbe Flasche sein. Ja, klar. Drunter geht hier nix. Genau, es gibt immer nur mindestens halbe und ganze Flaschen. Halbe oder ganze Flaschen. Dazwischen geht mal nichts. Ja. Ja, was gibt's denn sonst Neues im im maxischen Kosmos. Kosmos. Ich glaube, ich bringe einfach so einen Glendronach mit. Aber da bringen wahrscheinlich alle einen Glendronach mit. Jetzt lenkst mich voll ab. Ja, was ja, gibt's Neues? Was gibt's Neues? Hast du auch, ich muss ja sagen, mich hat tatsächlich doch noch irgendwie in der letzten Woche ein bisschen das Olympia-Fieber gepackt. Okay. Ich habe ja erst gar nichts geguckt und dann auf einmal doch alles. Irgendwie jeden Abend halt so, weiß ich nicht, so zwei Stündchen nebenbei, zwei, drei Stündchen. Ja, ich habe es auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen laufen gehabt. paar Sachen habe ich auch gezielt geguckt, vorrangig Basketball und Tennis. Die Sachen eben, die Volleyball der Frauen. Nee. Volleyball, also normales Volleyball habe ich tatsächlich keine Sekunde gesehen. Habe ich ein Spiel gesehen, wo Serbien die USA rausgekickt hat. Und das war sehr lustig, weil Serbien ist nicht so die Volleyball-Nation eigentlich. Und USA ist Weltranglisten-Erster. Und ja. Ja, krass. So kann es gehen. So kann es gehen. Und man muss halt sagen, weibliche Leistungssportler im Volleyball sehen noch am ehesten nach weiblichen Menschen aus. Okay. Man muss ja schon sagen, dass andere Leistungssportlerinnen noch eher irgendwie, also die sind oftmals relativ... Ja, jetzt kommt ja mal ein bisschen drauf an. Ja, die sind halt auf eine bestimmte Art und Weise, ist deren Körper halt trainiert. So. Also... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ist einfach so. Ich, ja. Unter den Gesichtspunkten gucke ich das jetzt aber echt nett. Unbedingt. Echt nett. Aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, Beachvolleyball war am Anfang halt relativ viel oder lief mal zwischendurch oft Beachvolleyball. Und da waren je nach Nation auch schon so Messer, wo ich gesagt habe, ja, die sind jetzt natürlich nicht irgendwie unsportlich, aber die waren auch zum Teil nicht so mega fit. Also okay. Nicht wie jetzt in der, oder sahen zumindest nicht so aus, ja, oder auch wie in der Leichtathletik oder so. Ja. Ja. War schon ein bisschen so anders irgendwie. Ja, also ich habe jetzt nicht gezielt Beachvolleyball geguckt. Ich auch nicht, ist mir nur aufgefallen. Natürlich, irgendwo gab es da auch bei den Top-Nationen, war das schon ein bisschen anders, aber je nachdem, aus welchem Land die auch kamen, sahen die halt so aus, als würden die halt ja mal Beachvolleyball spielen und durchaus auch öfter, weil sonst wären sie ja wohl nicht bei Olympia, aber nicht wie die extremsten Hochleistungssportler. Ja. So, ist okay. Ja auch nicht schlimm, aber ist mir einfach aufgefallen. Also hast du auch ein bisschen geguckt? Ja. Ja, schon. Also ein paar Sachen gezielt auch, wie gesagt. Und sonst in dem Bar, aber ich bin jetzt nicht da irgendwie nachts für aufgeblieben. Also bis um 5 morgens. Ja. Usain Bolt geguckt. Nee, also für die 10 Sekunden. Ja, stimmt. So spannend finde ich das einfach nicht. Ich finde halt, so spannend ich diese sportlichen Leistungen auch finde, oder so beeindruckend, so rum, viel davon ist halt nicht sonderlich spannend. Da, also. Ja, Dressurreiten. Hockey. Ja, nee, auch so Leichtathletik-Wettbewerbe. Ja, doch, das gucke ich schon tatsächlich sehr gern. Klar, dadurch, dass es halt um Olympia ist und drum geht, aber ich würde ja niemals auf die Idee kommen, Leuten beim Kugelstoßen zuzugucken, an einem, wenn er, oder beim Diskus werfen oder so. Also, klar, beeindruckend, was sie machen, aber irgendwo denke ich mir halt auch, ja, aber du machst ja im Prinzip genau eine Sache so. Wenn du schon so viel Zeit investierst und so, dann, also deswegen, ne, finde ich, klar kann man auch sagen, du machst ja auch nur eine Sache, so Mannschaftssportarten halt irgendwo interessanter, weil da denke ich mir immer, ja, die machen halt mit der, also da ist halt mehr drin so. Ja. Taktik und keine Ahnung, wann mache ich wie was. Jo, beim Diskuswerfen wird gelost, wann du wirfst und dann, ja, wirfst du halt hoffentlich weiter als der andere. Klar ist da ganz viel mehr Technik drin und so, aber irgendwo, da geht so ein ganzer Aspekt verloren, finde ich, den zum Beispiel so Mannschaftssportarten haben oder Laufen ja auch. Laufen, also ist ja auch ein bisschen Taktik, also ja. Klar, beim Sprint läufst du natürlich auch gegen die Leute, nehm dich aber erstmal gegen die Zeit, aber gerade so Rennen, wo du dir das nur einteilen musst oder so. Ja. Oder siehst du das anders? Ja, nee, doch. Ja, also ich guck ja auch am liebsten irgendwie so Laufsportarten und ja, schon auch Mannschaft und Schwimmen habe ich immer so, gucke ich immer super gern irgendwie, weil Schwimmen ist immer irgendwie mega spannend. Ich weiß nicht warum. Ja. Aber ja, das irgendwie halt ist es immer spannend. Ja, weil die Leute halt auf den Punkt gegeneinander antreten und ja wirklich ja. Kurz. Und ja, wenn dann irgendwie, wenn das diese, ich mach mal einen Versuch, dann machen noch 5 andere einen Versuch und dann bin ich mal nochmal dran. Da finde ich die Spannung oft nicht so krass gegeben. Ja, stimmt schon. Ist ja auch nicht schlimm. Also für andere Leute mag es ja super interessant. Ist doch super interessant, ja. Für mich nicht so. Ja. Ja. Ich fand auch Bahnradfahren finde ich mega geil. Ja, weil das einfach nur völlig weg ist. So. Ja, ich meine, wirklich, die allermeisten Sportarten, die da, oder die Sportler, die da sind, die machen ja wirklich Sachen, die sind total extrem einfach so. Ja. Ganz, ganz extreme Leistungen auch. So, Touren ja auch. Und da habe ich ja beileibe auch keine Ahnung von. Ja, wirklich nicht. Ich glaube, ich könnte so einen Schwung auf dem Pferd, heißt Pferd, ne? Ja. Das Balkending. Ja. Könnte ich wahrscheinlich nicht einen so einen komischen Schwung da machen. Die drehen sich ja so rum sind, da. Ja, mega ja. krank. Da sind schon ein paar heftige Sachen dabei. Ja, aber ja gut, ist heute letzter Tag, ja, ne? Letzter Tag, ja. Ja, heute ist noch Basketballfinale. Ja, Fußball war ja gestern. Gucken. Ja, Fußball ist halt auch, ich habe zwar gestern tatsächlich das Finale geguckt. Ja, aber es als ein bisschen mit dem Neymar mitgefiebert habe, als altem Barca-Spieler. Ja, aber so wirklich, ja, spannend fand ich das dann auch nicht. Ja. Ja, und über das Drumherum kann man halt auch streiten oder nicht, oder ich weiß nicht. Also, dass halt in Brasilien ist und wie es so ablief, ja, organisatorisch. Aber im Prinzip ist ja fast egal, wo Olympia ist. Also, klar, in Brasilien ist natürlich die Ausgangslage eine andere als in London, aber Olympische Spiele sind halt schon auch immer ein Riesen, ja, also werden für ganz, ganz viele Leute ganz viel Geld kosten und für ganz viele andere Leute ganz viel Geld einbringen. Ja. Und die Umverteilung ist meistens nicht so 1:1. Ja, also das sind ja so Sachen, wie also die das wurde ja im Vorfeld auch, haben die in Rio auch der oder der Außenminister, glaube ich, von Brasilien oder haben gesagt, ja, was das alles für einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen wird und alles Mögliche. Ja, und in 2 Jahren sind die Städte. Und die alle Brasilianer vergangen. Fragen sich zum Beispiel alle, wo sind die Amerikaner? Da ist kein, und die Amerikaner gehen ja auf Olympia noch viel extremer steil. Gut, die gewinnen ja auch bei jedem Wettbewerb, ja, irgendwie gefühlt. Aber die, da gibt's wirklich einen sehr, sehr extremen Tourismus immer, auch aus den USA, überall hin, wo eigentlich Olympische ja Spiele sind. Und nach Rio ist es nicht der Fall. Das ist komisch. Gibt's da irgendwie Clinch? Ich weiß nicht. Nee, aber ich glaube, das ist halt einfach so, ja, alle Sachen so drumrum irgendwie mit dem, Gut, du musst ja mega lang anstehen immer irgendwie. Ich habe im Deutschlandfunk so einen kleinen Bericht darüber. Ja. Da war so eine deutsche Family, die hat halt gesagt, du musst irgendwie für ein Bier eine Stunde anstehen und okay, Essen ist meistens aus, wenn du dann an der Reihe bist. Und irgendwie die U-Bahn-Anbindung zu den Städten von um Rio rum ist mega schlecht. Und irgendwie um 1 fährt die letzte U-Bahn, aber ja, meistens gehen die Wettkämpfe bis 12:30 oder so, die Finals. Mhm. Und du kommst überhaupt nicht gut weg. Ja, und dann natürlich auch immer noch Bedenken irgendwie mit Gewalt und Kriminalität und alles Mögliche. Ja. Also ich glaube, das hat schon so ein Stück weit dazu geführt. Ja, und dann für die Brasilianer selbst sind die Eintrittspreise natürlich extrem viel Geld. Ja, einfach, klar. Ja. Hast du ja auch gesehen, also wenn du so Sachen geguckt hast, oft waren halt die Ränge halt auch einfach leer. Ja. Irgendwie so, da ist halt kein Mensch. Mhm. Und die haben ja auch irgendwie unter 80% Karten verkauft oder so. Irgendwie so war das doch. Ja. Und ja, du siehst aber zum Beispiel, also die Rechte bringen natürlich, die Fernsehrechte bringen natürlich enorm viel Geld ein. Ja. Aber auch so auf in den USA wird es ja auf NBC übertragen und die übertragen ja auch fast nichts live. Und bringen ständig Werbung zwischendrin und so Sachen. Cool. Also das wird halt alles so zu einem Event mehr zusammengeschnitten als zu einer wirklichen Sportveranstaltung, die du live verfolgst. Das ja, hier extrem war ja wenigstens, also da muss man tatsächlich sagen, bedienmäßig immer noch eher so lala, aber du konntest ja live auf ARD oder ZDF relativ gut die Sachen im Stream gucken. Also ja, entweder die einzelnen Sportarten oder dieses Sportstudio-Dingsi. Genau, ja. Und das lief tatsächlich relativ gut, fand ich. Auf jeden Fall. Und ja gut, ich meine, die Maske Verhältnis, war halt immer noch scheiße so, aber es gibt ja einen Grund, warum die nur in Anführungszeichen 6 Streams haben dürfen, weil sich irgendwie beim letzten Mal hat sich irgendwie der Verband der deutschen Privatfernsehsender beschwert. Okay. Und das ist halt über den Auftrag der öffentlich-rechtlichen hinausgeht oder so, wenn die noch mehr Streams schalten. Aber auch 6 Streams sind ja schon sau viel. Ja, kriegst du ja eh und jetzt alles. Die Rechte haben die ja, also wenn, dann musst du ja da ansetzen, entweder geht's halt, also dann ist halt das Kaufen der Rechte schon eine Überschreitung des Auftrags sozusagen. Ja. Und nicht dann mit den Rechten möglichst viel zu zeigen, so, weil die, das Geld für die Rechte ist ja eh bezahlt, so ein Stück weit. Ja, keine Ahnung, aber ich finde halt auch immer so ein bisschen schwierig, klar, du musst natürlich für den gewöhnlichen Zuschauer irgendwie gestalten, aber immer diese Fokussierung auf deutsche Athleten und ja, immer. Ja, das natürlich, aber das ist und halt. Und auch was man, also ich im deutschen weiß halt, Fernsehen, die waren im Herrenfinale während einem Satz oder kurz vor der Entscheidung in einem Satz, haben die gesagt, ah ja, das dauert ja noch einen Moment und was, und haben dann eine Aufzeichnung von einem Boxkampf gezeigt, wo ein Deutscher beteiligt war, aber es war ja nicht mal live, es war eine Aufzeichnung ja. Und dafür sind die weggeschaltet. Also so ein bisschen die, naja, die Regieentscheidung oder so sind da manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ist halt, weil das breite Massenpublikum will halt eher irgendwie dann deutschen Sportler Bronze gewinnen sehen, ja, als die Entscheidung mit. Ja, oder gar nichts gewinnen dann, sehen. Oder am Anfang war ja oft so, ja, gar nichts gewinnen. Ja. Obwohl sie haben ja doch dann noch. Ja, ein paar hinten raus viel, aber ich kann mich erinnern, die erste Woche war es echt. Da war gar nichts, wenig, gell, irgendwie ne? 4 Medaillen oder so. Weiß gar nicht, jetzt sind so 4. oder 5. Medaillen. Ja, so, ich meine. Ist ja auch immer was aufgebaut wird, als wäre das irgendwie wichtig, da im Medaillenspiegel bald vorne zu sein. Ja. Das ist so ein typisch richtiges Relikt. Ding. Nee, das glaube, das ist so ein allgemein so ein Relikt aus Zeiten des Kalten Krieges, einfach, wo das halt propagandamäßig super funktioniert hat in beiden Blöcken so. Ja. Und dann ja auch zum Teil Olympische Spiele boykottiert worden sind, etc. Ja, und Deutschland, DDR, ich meine, das ganze Doping-System der DDR hat ja darauf abgezielt, in irgendwas besser zu sein als die Bundesrepublik und dann halt Sport und dann muss man die Leute halt besser machen. Wenn, ja, die nicht, ja. Wenn man mit weniger Leuten ist halt schwierig, viel mehr Bessere zu finden und dann muss man die besser machen. Auch nicht immer die beste Lösung. Nicht immer, ich. Ja. Ja, ist schon irgendwie so ein schwieriges Thema mit dem ganzen Doping, das ist vielleicht, glaube ich, auch einfach zu viel, um das jetzt hier. Ja, das haben wir auch schon öfter mal als ja. Thema irgendwo länger gehabt. Naja, aber gut. Heute ist der letzte Tag. Mein Leben wird sich jetzt auch nicht dramatisch verändern, wenn es morgen vorbei ist. Nicht? Nee. Vielleicht ein bisschen weinen heute Nacht? Nee. In den so. Schlaf weinen. Nein, Olympia ist vorbei. Es war zwischendurch halt immer ganz nett, aber ja, so als ist nebenbei halt rum, Herprogramm. So. Ja. Also, dann hast du halt abends irgendwie was gegessen und ein bisschen die Füße hochgelegt und dabei geguckt, was andere wie andere Leute sportlich Leute schwitzen. Machen, ja, genau. Ja. Naja. Du hast jetzt auch, wie heißt das, DZNA mal getestet. The Zone. Wie scheinbar die Bezeichnung ist. Ja, ich habe mich mal einfach da angemeldet für den Gratis-Monat vor 3 Tagen oder so. Ja. Und ja, bisher ist der Eindruck sehr positiv irgendwie. Also ich habe live, ich habe gar nicht so viel bisher geguckt, ich habe gestern Mittag irgendwie live, als ich so ein bisschen müde war, weil ich selber Fußball spielen war, ein bisschen nach längerer Zeit mal nochmal, habe ich da gesessen, habe was gegessen, auch ein bisschen in Man City gegen Stoke, glaube ich, reingeguckt. Ja, war ganz unterhaltsam. Der Felgenralle hat kommentiert, Ralf Günesch. Ja, ne? Das ist ein ganz cooler Typ. Das ist ein ganz cooler Typ, der macht wohl recht viel für die, finde ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Ja. Und gestern als Barca gespielt hat, war ich auch live nicht da, aber ich habe es dann halt, als ich zu Hause war, geguckt. Die Sachen sind nämlich tatsächlich ziemlich direkt nach Abpfiff kannst du dann im Real Life nochmal in voller Länge zu geil. Gucken. Was echt. Vor allen Dingen dadurch, dass es halt so direkt danach ist oder halt sehr, sehr schnell danach, ja. Hast du halt auch. Wenn es mal gerade sich kurz überschneidet, kannst du halt trotzdem ziemlich direkt einen Zugriff gucken. Da drauf. Ja, ansonsten die Qualität hat eigentlich sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Keine Werbung, gut, das war ja auch angekündigt. Und ja, hat mir bisher gut gefallen. Guck mal, wie sich das weiterentwickelt. Oh, guck mal hier, eine Zecke. Echt? Soll ich jetzt hier auch noch an meinem Bein? Live-Zeckenuntersuchung. Wo ist denn jetzt hingefallen? Hilfe! Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Das ist hier da unten, ist sie, glaube ich. Ne, ich hatte sie. Sie war noch lebend. Sie ist noch gekrabbelt. Ah ja, egal. Nach diesem kurzen Zeckenvorfall. Nach diesem kurzen, wie gerade das Zecken, was heißt der Zecker auf Englisch? Da, guck. Keine Ahnung. Punk. Haha, ha. Das ist ein Riesengag. Ja. Was heißt ein Fagott auf Englisch? Schwuchtel. Den kann ich tatsächlich aber noch nicht. Der ist aber sehr gut. Herrlich. Ja. Schön. Ah, gut. Ja. Was wollte ich denn noch sagen? Du wolltest noch irgendwas loswerden, noch ein Thema ansprechen? Oder wie, oder was? So was zu The Zone sagen? Oder waren wir da jetzt mit? Ja, werde ich auf jeden Fall auch demnächst mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht da. Also jetzt beide hier voll panisch. Ja, jetzt hast du natürlich Beine am Absuchen. Hast du hier was angezeckt? Angezeckt. Ja, werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst auch. Wann spielt denn Barca wieder nächste Woche? Sonntagabend, ja. Gell? Ah ja, da fahren wir schön auf den Sarisling-Sommer, trinken uns einen an und dann gucken wir abends schön Barca und kochen was oder so. Das wäre doch eigentlich schon ein ganz guter Plan. Ja, das nennt man dann Sonntag. Das nennt man Sonntag. Gut morgens anfangen, einen zu trinken und dann abends Fußball gucken. Manche machen es andersrum. Stimmt. Ne, wäre auf jeden Fall eine Idee. Wäre auf jeden Fall eine Idee, ja. Was gibt's noch zu berichten aus deiner Welt? Aus meiner Welt? Eigentlich habe ich diese Woche nur Sport gemacht und ich will eigentlich aber nicht schon wieder mit uns, oder? Schon wieder über Sport reden, weil das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon ausgiebig. Ja, wir haben letzten Woche schon über Olympia geredet. Echt? Ja, ein bisschen, ja. Scheiße. Fuck! Fuck! Nee, ich habe auch tatsächlich irgendwie im Moment kaum Zeit, irgendwie mal was zu lesen oder zu zocken, wobei ich letztes Wochenende ein bisschen No Man's Sky reingespielt habe. Mhm. Und mir gefällt es ja sehr gut. Also es gibt ja irgendwie wieder 1000 Meinungen, dass scheiße ist und ein paar Meinungen, dass gut ist. Mir gefällt es aber gut, wenn du halt mit der richtigen, also ist halt, hat halt weder irgendwie eine, ich sag mal, hat halt keine lineare Story. Ja. Ist halt viel erkunden, entdecken und zusammencraften. Und wenn du da drauf stehst, dann ja, geht dir das halt schon mega ab. Aber wenn du jetzt halt irgendwie mit wenig Aufwand ein vorgeskriptetes Story-Spiel haben willst, dann ist das eher nicht so dein Ding. Ja, wobei, ich hatte es tatsächlich ja ausgeliehen die Woche, aber ich habe keine Minute gespielt. Ja. Trotzdem war das in allen möglichen Bereichen, also in Podcasten, als mögliche zum Thema Gaming natürlich ein großes Thema und ganz viel soll es sein. Ja, es ist halt einfach sehr schnell immer das Gleiche. Ja. Klar, es ist nicht sehr linear, aber es ist halt auch keine Abwechslung da. Ja, das stimmt auch. Also und deswegen. Dadurch machst du dann halt eigentlich immer sehr, sehr viel Ähnliches und die ja, also du sollst halt relativ schnell an den Punkt kommen, wo sich die Planeten halt vorrangig farblich unterscheiden. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Auf den Punkt zu bringen. Und ja, es gibt, ich glaube, ganz viel ist halt, also das Spiel ist halt einfach, glaube ich, zu krass gehypt worden und zu krass irgendwie, da wurde zu viel reingelegt, aber ich bin halt auch immer so, ich glaube, da hat sich, ist halt ganz viel zusammengekommen. Also einerseits haben die Entwickler sich, glaube ich, ein Stück weit damit übernommen, auch ja nur so ein sehr kleines Studio und es gibt dann natürlich immer Leute, die halt alles zusammensuchen, was jemals gesagt worden ist, was im Spiel sein soll und was jetzt drin ist und was nicht und alle Trailer untersuchen und da ist natürlich die Liste ewig lang, was halt nicht ins Spiel geschafft hat. Also, es könnte halt richtig, richtig, richtig geil werden, wenn halt noch ein Spieler-zu-Spieler-Handelssystem und irgendwie so ein bisschen. Also ja, wenn sowas halt noch ein bisschen reinkommt, weil jetzt ist halt so gar keine Interaktion mit anderen Spielern. Ja, und aber das haben sie ja gesagt, nervig, dass das halt klar vielleicht irgendwie möglich ist, aber dass das nicht das, der, so das zentral oder kein zentrales Spielelement sein soll. Ja. Was dann aber Leute, glaube ich, auch wieder falsch verstanden haben. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt im Laufe der Zeit noch durch Patches sehr, sehr viel besser wird. Ja. Aber erstmal ist natürlich jetzt so klar, ja, wir haben halt gedacht, es wird jetzt das ultimative Superspiel, das alles verändern wird. Und das ist halt nur bedingt dabei rausgekommen. So. Ja, ist halt einfach wahnsinnig groß so. Das ist halt schon mal krass. Ja, groß, aber halt so ein bisschen beliebig oft und auch so. Ja, und du siehst halt auch so die Ressourcen, die sehen immer gleich und ähnlich aus. So war das dann halt. Ja, ich meine, ne, das ist so ein bisschen klar, was hast du bei der Größe an Leuten erwartet? Also ja, bei einem da ist halt dann viel Studio auch einfach so. Und viel reininterpretiert worden, ja. Einfach von unterschiedlichsten Leuten, die da alle gedacht haben, okay, ich will halt ein Spiel haben, das wird das Spiel, wo ich endlich Weltraumkämpfe haben kann, und andere denken, okay, wo ich endlich alles erkunden kann, und alle haben gedacht, das wird für das, was sie haben wollen, das perfekte Spiel. Ja. Und ja, gut, das ist dann halt vielleicht nicht so ganz geworden. Und ich glaube, was auch viel mit reingespielt hat, das ist halt, ich glaube, Sony hat denen ordentlich Druck gemacht und Sony hat da einen guten Teil zu beigetragen, das Spiel irgendwann rauszuhauen, weil das ist halt so das Sony-Exklusivspiel dieses Jahr. Haben die sonst auf der PS4 irgendwie krass was rausgehauen dieses Jahr? Nee, exklusiv? Ich glaub nicht, ja. Die haben es halt No Man's Sky gehalten, dann haben die halt gesagt, ja, das muss raus, so. Wir haben damit super viel Werbung auch gemacht. Und ich glaube, das hat dann auch dazu beigetragen, dass es alles so ein bisschen bisschen, ja, zu stramm gedrückt, ja, wurde, ja. Genau. Und ein bisschen rausgeschickt worden ist, vielleicht zu früh. Naja. Aber mal sehen. Hat trotzdem Spaß gemacht bis jetzt, die 6 Stunden oder so, die ich habe. Ja. Mal gucken. Aber was kommt denn sonst noch so? Ich weiß ja gar nicht, was noch so abgeht. Irgendwie habe ich das Gefühl, nächste alles Woche kommt, immer nur so Remakes irgendwie, weil Bioshock kommt ja jetzt auch nochmal und irgendwie sowas, aber Deus Ex kommt nächste Woche. Ja, das interessiert mich irgendwie nicht. Soll halt sehr ähnlich sein wie der letzte Teil, der war ja sehr gut, der war richtig geil, gut, tolles Spiel. Soll halt aber nichts großartig Neues bieten, außer dem, was der Teil halt eh schon geboten hat. Human Revolution werde ich, denke ich, irgendwann, wenn es ein Ticken günstiger ist, auch mal spielen. Einfach, weil ich den Vorgänger sehr, sehr gerne gespielt habe. Ja. Ja, die üblichen Verdächtigen kommen diesen Herbst natürlich wieder. Call of Duty, Battlefield brauche ich aber auch beide. Die ist ja nicht. Titanfall 2 kommt noch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da läuft jetzt gerade dieses Wochenende eine Demo. Die läuft nächstes Wochenende auch nochmal. Könnte man sich eigentlich vielleicht gleich noch schnell laden und versuchen, noch ein bisschen zu spielen. Und das wird ja auch ein Singleplayer bekommen. Und ich glaube, der könnte auch ganz cool werden. Ich bin mal gespannt. Ich gebe mal an mein Kompetenzteam weiter. Versuchen wir mal die Titanfall-Tech-Demo. Oder muss man sich da irgendwo noch anmelden? Nee, man muss oder so die nur im Store runterladen. Ja, ja. Weil der erste Teil sah schon ganz witzig aus. Immer. Auf jeden Fall. Halt relativ schnell, ne? Es ist auf jeden Fall ein schneller Multiplayer-Shooter. Also ist halt eine Multiplayer-Demo, natürlich, der Beta. Ja. Es hat, ja, ein sehr, sehr schneller Multiplayer-Shooter, der sich so ein bisschen dadurch herabsetzt, dass er, ich weiß gar nicht, unter welchen Bedingungen genau, aber dir diese Titans halt zusammenbastelst. Ja, oder halt vom Himmel runterrufen kannst. Ja. Und dann damit weiterkämpfst. Und ich mag ja eigentlich find so schnelle eigentlich Shooter ganz geil. Ganz geil. Ja, dass du halt gern so zwei Komponenten hast. Einerseits dieses richtig schnelle zu Fuß halt unterwegs sein und dann dazu halt noch die ja, und du kannst auch so ein bisschen dodgen und wall, ja, und dann halt wild, wie sagt man, nicht wall wild ist ja Skateboard, wie heißt wall run. One, wall jumps wall und run, den ganzen, ja, ganzen Kram. Sehr, sehr beweglich, sehr vertikal auch. Bin ich mal drauf gespannt. Hab auch noch nicht reingespielt. Vielleicht aber können wir uns ja gleich, ja, weil ich wollte heute nicht mehr aus dem Haus, sondern nur noch auf die Couch. Vielleicht können wir uns ja da noch irgendwie kooperationsmäßig zusammenschließen. Ja. Ja, dann. Ansonsten dieses Jahr, was kommt noch? South Park kommt noch, der zweite Teil. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mir NBA 2K17 hole. Okay. Weil ich das 16er war ja im Store als PS Plus. Ja. Und das ist einfach so ein, das ist halt Dark Souls als Sportspiel. Das ist schon sehr geil. Ah, der Dark Souls DLC kommt, glaube ich. Ja, der soll auch noch Ende des Jahres irgendwann kommen. Und ich habe ja tatsächlich sogar Dark Souls durchgespielt. Einmal. Ja, ich habe tatsächlich auch noch vor, das irgendwann zu spielen. Von daher, Doom will ich auch noch spielen. Habe ich, bin ich eigentlich ganz auch gut gar nicht so versorgt, doch. Sehr, die Demo war extrem gut. Ja, du magst ja so Oldschool-Shooter. Ja, auf jeden Fall. So, und es läuft halt perfekt und flüssig und nimmt sich zu keiner Sekunde zu ernst und ist halt sehr, ohne das halt ins Lächerliche abgleiten zu lassen. So. Also ohne sich ständig so pseudo-ironisch drüber lustig zu machen. So, wie unernst alles ist, aber versucht halt auch nicht jetzt so zu tun, als wäre da eine krasse Story dahinter, sondern einfach sehr, sehr gutes Shooter-Gameplay und sehr flüssiges Spiel auch, läuft ja in 60 Frames, so gut am PC ja sowieso, also ich will es auch am PC spielen. Ja, ein Shooter. Die Demo sah sehr gut aus. Aber Titanfall würdest du schon gern auf der... Ja. Oder kommt das für den PC überhaupt? Kommt auch für den PC. Aber da habe ich halt vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, wenn sich das ein paar mehr Leute holen, dass man das vielleicht nochmal so ein bisschen zumindest zusammenspielen kann. Ja, mein Gott, wenn ein paar Leute das holen, hole ich mit ich spiele jetzt mal in die Tech-Demo rein. Ja, also gucken wir mal. Vier Leute, weil ja, Overwatch ist auch schon wieder so ein bisschen schwierig. Da haben in letzter Zeit... das wollte ich eigentlich auch nochmal gerade anfangen, aber irgendwie... Ich spiele das nämlich sehr gerne immer noch, aber ich habe, glaube ich... meine letzten 15 Spielstunden ausschließlich alleine gespielt. Ja, das ist schon ein Problem. Ich hatte halt den PC kaputt und dann, ist jetzt im Moment war irgendwie alles so voll geplant bei mir und dann gehe ich ja jetzt mal so viel Sport machen und 8 Stunden arbeiten und dann noch 1 bis 2 Stunden Sport abends und dann willst du auch eigentlich... Ja, klar. Hast halt Olympia geguckt. Ich bin jetzt ja auch nicht ewig weit vorangeschritten bei Titanfall. Nicht Titanfall, Overwatch. Aber klar, ich spiele da immer noch gerne mal so eine Runde, 2. Dafür ist immer noch perfekt, eine halbe Stündchen einfach mal zu zocken. Und ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß damit. Ja. Gut. Das zum Thema Videogames. Videogames. Ja, sonst gibt gar nicht viel Neues so. Man könnte auch sagen, dass die gute alte Deutsch-Punk-Band Vizo ein neues Album rausgebracht hat. Aber ich glaube, das ist auch schon ein bisschen älter. Okay. Und das ist echt saugut. Also ich finde geil. Also so ein bisschen... Bisschen wie halt Vizo schon immer war. So ein bisschen ironisch. Nicht so allzu selbst ernst nehmend. Ja. Aber trotzdem mit einer Message. Und das ist halt wieder so. Bisschen erwachsener. Mhm. Mir macht das immer Spaß. Ja, wir haben es eben im Auto auch gehört. Ja, war stimmt. Echt gut. Hat mir auch gefallen. Mag ja ab und zu mal so ein bisschen was Punkiges, ist ja gar nicht was so schlecht. Was Punkiges? Ja. Nimmst du den kleinen Punke, dann punkst du ordentlich einen ab. Ja, sonst, ich könnte eigentlich auch mal, ich gucke hier gerade auf mein Comic-Regal, da muss ich was lesen auch, und so, aber... Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, ich habe ja ein bisschen viel Zeit, ich will unbedingt jetzt mal meinen Saga, ich habe ja den ersten Hardcover-Band, da sind ja 18 Kapitel drin. Ich habe mir vorgenommen, den zu lesen und ich habe ihn auch schon auf den Schreibtisch gelegt, das heißt, das ist tatsächlich im Bereich des Möglichen, das passiert, da erzähle ich dann gerne ein bisschen was dazu. Ja, ich lese gerade so ein auf dem Kindle ein super geiles Buch, Darker Shade of Magic. Aber da will ich auch dazu erst was sagen, wenn ich es durch habe, bin irgendwie bei ein paar 60% oder so. Okay. Geht um so Magie, die alles durchströmt und mehrere Londen, die irgendwie übereinander liegen und so ein Magiekerl, der da zwischen London und London hin und her traveln kann. Mhm. Also ein bisschen Mystery-mäßig. Aber nicht so, also nicht so kitschig, sondern schon irgendwie. Ja. Ja, ich lese momentan eine Sammlung an Artikeln und Essays von Chuck Klosterman, heißt der gute Mann. Der Also in der Sammlung geht es nur um popkulturelle Sachen, war was drin über Metallica und Die alle. bringen auch ein neues Album raus, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört, aber Ob das wirklich gut braucht man ist? neue Metallica-Alben? Ich glaube eher Nee, die sind nicht. eh nur bis zum Black Album gut gewesen. Ja, genau. Ja. Deswegen braucht man wahrscheinlich auch das neue nicht. Naja, auf jeden Fall, ja, die sind auch sehr, ich schätze den sehr als Autor und das ist ganz interessant, war auch irgendwie, also so über Britney Spears und so drin. Der hat eigentlich immer ganz interessante Blickwinkel, mit denen er an die Sachen rangeht, also an so Profile oder ja, Ja. so Artikel auch einfach über Künstler. Ja, liest sich halt einfach ganz gut. Sind halt längere Artikel zusammengefasst, ne, in einem Buch auf dem Kindle. Ist kurzweilig. Ich muss mal gucken, was mir mit in den Urlaub nehmen will. Eigentlich will ich im Urlaub auch unbedingt mal Neverwhere zu Ende lesen. Geiles Buch. Ja. Schön. Habe auch vor, das nochmal ein bisschen zu intensivieren mit dem Lesen. Ja, habe ich auch Bock. Eigentlich bräuchte ich nur ein Leben aus Podcasten, Sport machen und lesen. Das und ein bisschen Game. Und essen. Und ja, gut, Und Essen ist trinken. halt, Essen steht über allem. Weil ohne Kraftstoff kann der Motor nicht laufen. Wie auch, wie auch. Und ab und zu mal noch so ein paar Filme gucken und sowas. Also doch eigentlich relativ viel. Aber Eigentlich doch dummerweise relativ muss man viel. dann arbeiten Aber gehen und ja, dann hat man gar nicht eigentlich so müsste Zeit ich für nur mit alles. Arbeiten aufhören und den ganzen anderen Scheiß in den Vordergrund stellen. Aber irgendwie klappt das nicht. Schade auch. Wenn irgendein Hörer oder eine Hörerin Lust hat, mir 22 Millionen Euro zu schenken. Das reicht ja auch. Kommt man nicht immer bei irgendeiner Lotterie irgendwie 5000 Mark 5000 Sofortrente Mark gewinnen würde? Sofortrente. Ja, Ey, monatlich. das wird auf jeden Fall auch lang. Ja, sowas von. Ja. Wäre schon ganz geil. Hätte was. Würde alles Aber, viel einfacher machen, aber naja, gut. Lotto spielen, Ist da halt ist die auch Quatsch. Wahrscheinlichkeit ja fast genauso gering, wie dass wir tatsächlich wöchentlich eine Folge rausbringen. Haha, wir sind nämlich auch voll selbstironisch, wie so Punkbands oder Doom. Genau. Wir sagen Haha. mal, wir sind die professionelle Podcaster und bringen jede Woche eine neue, tolle Whisky-Verkostungsfolge raus. Und dabei würdet immer alle zwei. Ja, oder Ja, anderthalb. eineinhalb. Aber das ist auch okay. Weil unsere Ja. Hörer mögen uns trotzdem. Hoffentlich. Bestimmt. Die jetzt noch im Die Podcast jetzt noch da sind, zuhören. die mögen uns tatsächlich. Ja, nach meinem krassen Menschenüberfahr-Gag in der 101. Folge. Ja, stimmt. Der war Wer schon weiß, ja. ganz geil. Aber Ja, wer uns jetzt noch wohlgesonnen ist, der ist es hoffentlich auch dann in der nächsten in der Woche. nächsten Wir sagen Woche. auch immer nicht in genau einer Woche, sondern in In der der nächsten nächsten Woche, Woche. genau. Und jetzt ja kalendarisch gerade heute, oder die Folge kommt ja eh nicht heute mehr raus, aber egal. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, das wollte ich damit. Der ist hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei, so rum. Genau. Deswegen bedanken wir uns trotzdem fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Und wünschen allen noch einen wunderschönen Tag. Oder Jahr, oder Monat, oder Für die Leute, die in der Folge jetzt genau, aussteigen, oder was? der in der Dekade. Eine fantastische Dekade. Ja, ich wünsche dir eine fantastische Dekade. Auch dir, Max. Vielen Dank, Tobi. Dann bis in 10 Jahren. Tschüss. Ciao.